Das nationale Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus Studienkomitee Nigerias stellte am 18. Juli ins Internet einen Beitrag mit dem Titel »Die Theorie von der Drohung Nordkoreas und die wahre Absicht der USA«. Die USA, so hieß es im Artikel, bezeichneten die Verstärkung der Selbstverteidigungskraft in der TVRK als eine Gefährdung des Friedens und der Sicherheit, als eine Provokation und einen Faktor für die Zuspitzung der Spannung. Damit aber verfolgten sie in der Wirklichkeit das Ziel, ihre aggressive, feindselige TVRK-Politik zu rechtfertigen und durch die Hervorhebung der angeblichen Drohung Nordkoreas ihre militärische Oberhand im asiatisch-pazifischen Raum aufrecht zu erhalten und ihre Hegemonie zu gewinnen.